1. Erbsache. Das Display zeigt die Nummer meiner Schwester. Ich hebe mit Widerwillen ab. Ob ich mich um das Haus kümmern könne, nachdem sie doch bereits den Verkauf organisiere. Sie komme so bald nicht fort von ihrer Arbeit, die Anreise sei zu weit, schon zur Beerdigung hatte sie es nicht geschafft, welche ebenfalls sie aus der Ferne in die Wege geleitet hatte. Nur beim Herablassen der beiden Särge bediente ich die Winde, warf eine Schippe Erde hinterher, für alles andere war gesorgt. Wenigstens konnte ich als einziger der wenigen Trauergäste ein paar Tränen weinen. Unser Elternhaus, in dem wir aufgewachsen waren, oben am Hang, das müsse jetzt weg. Indem meine Eltern nach unserem Auszug alleine lebten, selten Besuch bekamen, am seltensten von meiner Schwester oder mir, und wo sie vor wenigen Wochen kurz nacheinander starben. Als sie das Telefon nicht mehr abhoben, informierte ich den Notarzt, der dann auch die Toten fand. Man verstaute sie in ihren Särgen, ohne dass ich sie vorher noch einmal gesehen hätte. Der Bestatter riet davon ab, die Leichen hatten wohl schon einige Zeit unbemerkt gelegen. In beiden Fällen ging man von natürlichen Todesursachen aus. Anzeichen für einen Suizid gab es keine und auch die Verwahrlosung überstieg nicht das übliche Maß von ihren Mitmenschen abgesondert lebenden Greisen. Bei den so nah beieinander liegenden Todeszeitpunkten musste es sich um einen Zufall handeln. Also ob ich nun... Ja, ich würde mich um das Haus kümmern. 2. Erbgut. Unser Elternhaus liegt am Wendehammer einer Sackgasse. Vom Balkon aus, ich erinnere mich, überblickt man die ganze Stadt. Der Garten, aus dessen Wildnis noch das Gerüst unserer Holzschaukel ragt, fällt bis zum Grundstücksende hin steil ab, wo die Igel ihre Winternester bauten und der Kompost stank. Ich erinnere mich. Die Tür ist nur angelehnt, der Notarzt musste sie aufbrechen. Der Teppich im Flur ist voller Flecken, Altpapier stapelt sich in den Ecken. Wo anfangen? Ich versuche den Lichtschalter und den Wasserhahn im Gästeklo. Strom und Wasser funktionieren noch. Das macht mir die Sache leichter. Sollte ich hier bis in die Nacht beschäftigt sein. Und für die dunklen Ecken brauche ich auch keine Taschenlampe. Meine Schwester hat längst einen interessierten Käufer für das Grundstück gefunden, das aufgrund seiner Lage inzwischen viel wert ist. Ihren Erbteil möchte sie anderweitig investieren. Auch ich habe nichts gegen ein bisschen Bargeld. Doch dafür muss zuerst das Haus weichen. Mit seinem feuchten Mauerwerk und dem morschen Dachstuhl ist es nur mehr ein Verkaufshindernis. Eine Renovierung wäre viel zu teuer. Der Abrissunternehmer, den meine Schwester schon für morgen engagiert hat, sagte mir im Vertrauen, wenn wir keine Lust hätten auszumisten, sollten wir alles Gerümpel einfach stehen lassen. Eigentlich müsse das getrennt entsorgt werden, aber für einen Tausender extra nehme er das Risiko auf sich. Mit dem Bulldozer zusammengeschoben, lande es mit Mauerwerk und Ziegeln in der Mulde für den Bauschutt. Wer könne dann noch zwischen Anrichte und Tragebalken unterscheiden? Elektrogeräte, Rohre und Leitungen entferne er vorher. Das Material lasse sich weiterverwerten, die Einrichtung dagegen, die durchgesessenen Polstermöbel und Sperrholzregale mit den Büchergilde-Ausgaben, die sei die Mühe doch nicht wert. Den Tausender werde ich von meiner Hälfte des Erlöses nehmen. Um das Ausräumen muss ich mich also nicht kümmern. Lediglich ein paar Erinnerungsstücke auswählen und versteckte Wertgegenstände suchen. Erbmasse. Im Keller steht das Wasser knöchelhoch, eingesickert vermutlich aus einem geborstenen Rohr. Die Akten meines Vaters, seine Urkunden, sind alle verschimmelt. Auf der Couch im Wohnzimmer wurden ihre beiden Leichen gefunden. Obwohl ich eine Pause bräuchte, setze ich mich nicht. In der Küche herrscht Chaos, nur die Kaffeemaschine ist gut in Schuss. Und wo man seine Tasse hinstellen würde, bevor man den Kaffee durchlässt, steht auch eine. Und der Kaffee darin ist noch warm. Ohne eine Erklärung dafür finden zu wollen, treibe ich mich zur Eile an. Mit dem ausgestreckten Arm schiebe ich die Bücher von den Regalbrettern. Im Obergeschoss leere ich den Kleiderschrank meiner Eltern aus und schneide sogar mit einem Teppichmesser ihre Matratzen auf. Wertsachen finde ich keine. In Mutters Mahlzimmer, meinem ehemaligen Kinderzimmer, das an das Schlafzimmer der Eltern grenzt, haben sie dafür mein altes Bett wieder aufgebaut. Ein nostalgischer Anfall auf ihre späten Tage. Die Bettpfosten sind bedeckt mit ausgeblichenen Stickern. Das Bett ist natürlich längst zu kurz für mich, meine Füße ragen über den Rahmen hinaus, aber Kopfkissen und Decke sind frisch bezogen. Sie riechen sogar noch nach Waschmittel. Beim Aufstehen stoße ich mir den Kopf am unter der Deckenlampe hängenden B-52, der all die Jahre in einer Kiste auf dem Speicher verbrachte. Stundenlange Arbeit mit den filigranen Bauteilen und Klebstoff. Ich erinnere mich und fahre herum. Im Flur bewegt sich etwas. Schritte lassen die Treppe knarren. Unten Stimmen. Im Wohnzimmer läuft der Fernseher, eine Gameshow, wie meine Mutter sie mochte. Auch den Fernsehanschluss abzuklemmen hat der Techniker bisher wohl nicht geschafft. Erblast. In der Küche brennt Licht, wo ich es zuvor löschte. Ich nehme einen Schluck aus der Tasse. Das Verhältnis von Kaffee zu Milch entspricht demjenigen, das mein Vater bevorzugte. Ich erinnere mich. Ich texte meiner Schwester, dass ich jemand im Haus befinde, der seinen Kaffee genau wie Papa trinke. Obwohl es mittlerweile spät ist, schreibt sie mir sofort zurück. Schon so weit? Siehst du jetzt Geister? Du hast doch ihre Leichen gesehen. Habe ich nicht. Ich half nicht einmal, ihre Särge zu tragen, drehte lediglich an der Winde, wobei nicht festzustellen war, ob die Särge schwer wogen. Die Übersetzung war zu groß oder ob sie leicht waren wie leer. Im ersten Stock rauscht die Klospülung. Dann die Stimme. Was machst du denn noch auf, Bub? Komm, geh schnell hoch ins Bett. Mama kommt gleich nochmal zu dir. Ich stehe auf, ohne zu atmen. Als ich doch wage, mich umzudrehen, ist dort niemand. Und träum was Schönes. Das Bett meiner Eltern ist aufgeschlagen, als bereitet sich jemand auf die Nacht vor. Im Badezimmer gurgelt der Spülkasten. Die Zahnbürsten sind nass. In mein Kinderbett passe ich, als wäre ich nie daraus aufgestanden. Tanzt er Karl, der Job mit seiner Nina. Bis morgen, dann der Tag erwacht. Mutter war immer eine gute Sängerin. Ihr Repertoire jedoch war klein. Die Lieder, die sie uns zum Einschlafen vorsang, folgten, wie auf einem Musikalbum, stets einer festen Reihenfolge. Und wenn sie mit dem letzten Lied fertig war und wir schliefen immer noch nicht, begann sie wieder von vorn. Mama, ein Glück, dass ihr uns nicht habt kremieren lassen. Papa hat sich da auch sehr gefreut drüber. Mama, wie? Ach, die 90 cm zwischen Sargdeckel und Erdoberfläche. Wenn du nicht ganz malat bist, schaufelst du das doch in ein paar Stunden mit den Händen weg. Bis am Morgen, da der Tag erwacht. Pünktlich um 8 Uhr kommen die Arbeiter, um die Kabel aus der Wand zu klopfen. Sie finden mich noch im Bett, die Decke bis ans Kinn gezogen, die Beine angewinkelt, wartend, dass man mich zum Frühstück ruft. Mittags sollen schon die Bagger anrücken. Ich rufe meine Schwester an, doch sie lässt das Telefon klingeln. Ja.